Ich lebe ihm vielleicht. Aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ich lebe ihm vielleicht. Ich lebe ihm vielleicht, bin eine stumme Frage, und alles ist mir Sage, soweit Gedanke reicht. O komm, geliebtes Schweigen, und hüll mich zärtlich ein. Wird alles anders sein, will ich mich tiefer neigen. Ende von Ich lebe ihm vielleicht.